Die verschwundene Sternwarte. Wahnsinn! Ganz oben auf dem Berg, wo Jake und Everest lebten, bauten die Fellfreunde seit einigen Tagen eine Sternwarte auf. Darf ich jetzt auch mal? Mit allem, was dazugehörte. Ich will auch den Kometen durch das Teleskop sehen. Zuma, das ist doch kein echter Komet. Das ist nur mein Bild. Rocky hatte das Bild einfach vor das große Teleskop gehalten, das auf dem Boden lag. Ich kann's kaum erwarten, bis der echte Komet vorbeifliegt. Ich auch nicht, Marshall. Ich auch nicht, Marshall. Toll, wie ihr auf das Teleskop aufpasst, Fellfreunde. Aber klar doch, denn wir sind, tada, die super, super, super Sternwartenbeschützer. Allerdings war die noch nicht ganz fertig. Und jetzt bekommt die Sternwarte ihr Dach. Vorsichtig ließ Rubble das Dach mit seinem Schaufelbagger herunter. Es muss nur noch gesichert werden. Das machen wir, Rubble. Die Sternwarte ist super geworden. Zwei Arbeiter begannen gerade damit, die Schrauben festzudrehen, als Jake aus seiner Hütte kam. Wie du das wieder hingekriegt hast. Danke, das ist für das neue Teleskop. Wir wollen heute Nacht den Kometen beobachten. Ich freue mich. Kurz darauf war das Dach gesichert. Wenn ihr soweit seid, probieren wir mal, ob das Dach sich öffnet. Gebannt blickten die Fellfreunde nach oben. Funktioniert wie geschmiert. Gut gemacht. Dann holen wir jetzt mal das Teleskop. Rubble lenkte sein Bagger zu dem Teleskop hinüber und schon hing es am Haken seines Krans. Captain Tollpatsch und Bürgermeisterin Gutherz waren begeistert. Rubble, im Namen aller stolzen Bewohner der Abenteuerbucht sage ich Bravo. Danke, wir sind schon fast fertig. Fast fertig? Aber heute Abend seid ihr ganz fertig, oder? Alle wollen den Kometen sehen, ich hab's versprochen. Oh, keine Sorge. Wir schaffen das auf alle Fälle, bis der Komet kommt. Der Komet? Einen Kometen will ich auch sehen. Neugierig bog Bürgermeister Besserwisser auf seinem fahrenden Katzenkorb um die Ecke. Was ist ein Komet? Eine Art Stern mit einem leuchtenden Schweif, der heute Nacht über die Abenteuerbucht schwebt. Und wer ihn als erster sieht, darf ihm einen Namen geben. Namen geben? Ich will, dass er so heißt wie ich. Das fanden seine Chaoskätzchen aber überhaupt nicht gut. Nur wenn sie ihn zuerst sehen, bekommt er ihren Namen. Aber sie können ihn gern mit uns beobachten. In der Sternwarte gibt es einen großen mit dem Teleskop verbundenen Bildschirm. So können wir den Kometen alle gemeinsam sehen. Gemeinsam? Ich fahre einfach in die Nachbarstadt, dann sehe ich ihn zuerst. Und dann kriegt er meinen Namen. Er ist viel zu hoch am Himmel, um ihn mit bloßem Auge zu sehen. Man braucht ein Teleskop. Und wir haben eins in unserer schönen Abenteuerbucht-Sternwarte. Von wegen Abenteuerbucht-Sternwarte. Beleidigt machte der Bürgermeister kehrt. Also, lange wird sie das nicht mehr sein. Endlich war der große Moment gekommen. Hiermit ist die Sternwarte für die Kometenbeobachtung geöffnet. Aber der Komet kommt erst mitten in der Nacht vorbei, wenn es dunkel ist. Vorher sollten wir etwas schlafen. Das war eine gute Idee. Also stürmten die Fellfreunde den Berg hinunter und geradewegs zur Einsatzzentrale, wo sich alle in ihre Hundehütten kuschelten. Gute Nacht. In ein paar Stunden wecke ich euch, dann beobachten wir den Kometen. Gute Nacht, Ryder. Gute Nacht, Ryder. Ich bin so aufgeregt, ich kann vielleicht gar nicht schlafen. Was ist mit dir, Rubble? Aber Rubble schnarchte schon. Licht aus, Everest. Auch oben in der Berghütte kehrte Ruhe ein. Gute Nacht, Jake. Nur Bürgermeister Besserwisser und seine Chaoskätzchen waren hellwach. Kätzchen, wir müssen uns beeilen. Wir müssen nämlich das Teleskop aus... Na schön, die Sternwarte in die Nachbarstadt bringen. Damit ich der Erste bin, der ihn sieht, dann kriegt er meinen Namen. Oh, wie wäre es mit der Bürgermeister-Komet? Der Chaoskätzchen-Komet? Nein, nein, nein, wir nennen ihn den Besserwisser-Komet. Ja! Jetzt verpassen wir diesem Sterngucker einen fahrbaren Untersatz. Sofort machten sich die Chaoskätzchen an die Arbeit und schraubten dicke Räder an die Seiten der Sternwarte. Kätzchen, das habt ihr gut gemacht. Bringen wir das Teleskop in die Nachbarstadt. Bürgermeister Besserwisser befestigte ein Abschleppseil an der Sternwarte und band es an den fahrenden Katzenkorb. Doch der fuhr nicht los. Das Ding ist offensichtlich zu schwer. Natürlich, ich hab vergessen, ich meine, ihr habt vergessen, den riesigen Turbomotor an der Sternwarte festzumachen. Beeilt euch! Also holten die Chaoskätzchen den Motor aus dem Katzenkorb. Ein bisschen leiser, Kätzchen. Ich werfe inzwischen mal einen Blick auf mein gigantisches Teleskop. Gespannt betrat der Bürgermeister die Sternwarte und staunte. Es ist wundervoll. Kätzchen, wenn ihr fertig seid, wartet bitte, bis ich das Startsignal gebe, bevor ihr den Turbo anschmeißt. Doch das verstanden die Kätzchen falsch und starteten den Motor. Na sowas fühlt sich an, als wenn wir uns bewegen. Das fühlte sich nicht nur so an, das war auch so. Mit vollem Tempo sauste die Sternwarte den Berg hinunter und zog die Chaoskätzchen in dem fahrenden Katzenkorb hinter sich her, der nun ins Innere geschleudert wurde. Mittlerweile hatte auch der Bürgermeister gemerkt, was los war. Wir müssen das Ding anhalten, aber wie? Und womit? So ein Mist. Seit wann hat etwas, das man fahren kann, kein Lenkrad? Bürgermeister Besserwisser drückte auf die Knöpfe vor sich und sofort begann das Teleskop, sich im Kreis herumzudrehen. Was war das für ein Geräusch? Jake und Everest fuhren aus dem Schlaf hoch. Oh, haben wir den Kometen verpasst? Die beiden stürmten aus der Hütte. Die Sternwarte! Sie ist weg! Das darf doch nicht wahr sein! Hallo, Bernie! Auf der anderen Seite des Berges brachte Onkel Herbert einem kleinen Biber gerade eine Schüssel mit frischem Gemüse. Ich habe mir überlegt, dass ich mein Abendessen mit dir teile. Begeistert machte sich Bernie über die Leckerbissen her. Hohoho, dein Magen knurrt aber ganz schön laut. Das war nicht Bernies Magen. Das war der Turbomotor der Sternwarte, die gerade genau durch Onkel Herberts Blockhütte fuhr. Galoppierender Goldstaub! Wie kann sowas passieren? Entsetzt griff Onkel Herbert nach dem Telefon. Hallo, bitte verbinden Sie mich mit der Paw Patrol. Ryder schlief tief und fest, als sein Pawpad sich meldete. Onkel Herbert? Entschuldige, dass ich dich geweckt habe, aber meine Blockhütte ist eben eingestürzt. Das ist ja furchtbar. Wie ist das passiert? Das habe ich nicht gesehen, aber es hat sich angehört, als wäre was Großes mitten durchgefahren. Und das war noch nicht alles. Jake, Everest, stimmt etwas nicht? Allerdings. Die Sternwarte ist verschwunden. Na sowas, das gibt's doch nicht. Ein Gebäude ist verschwunden und ein zweites muss neu aufgebaut werden. Hört sich an, als wenn es große Bauarbeiten geben würde. Das stimmt, aber keine Bauarbeiten zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, wir haben einen ultimativen Einsatz. Ryder braucht uns! Sofort waren die Fellfreunde hellwach. Bis auf Marsha. Wartet auf mich! Der sich in seiner Hundedecke verhedderte. Ach, eine super bequeme Bauchlandung. Der gläserne Fahrstuhl brachte die Freunde hinauf in die Zentrale und unterwegs schlüpften alle in ihre ultimativen Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Mit Bauarbeiterausrüstung! Danke, dass ihr so schnell hergekommen seid, Freunde. Es ist etwas Schlimmes passiert. Irgendwas hat die Blockhütte von Onkel Herbert kaputt gemacht. Armer Onkel Herbert. Und die Sternwarte ist verschwunden. Wow. Oh nein. Verschwunden? Wie denn? Keine Ahnung. Aber wir brauchen jede Pfote, um Onkel Herberts Hütte wieder aufzubauen und die Sternwarte zu finden. Und ganz schnell. Sonst kann heute niemand von uns den Kometen sehen. So ist es. Deswegen startet jetzt ein ultimativer Bauarbeitereinsatz. Wir brauchen einen Bauexperten, der die Leitung der Gruppe übernimmt. Und dieser Experte ist Rubble mit deinem ultimativen Baufahrzeug. Rubble ist der ultimative Retter. Das ist eine große Aufgabe, deshalb brauchen wir alle anderen, um Rubble zu helfen. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Begeistert sauste Rubble die große Rutsche mit den vielen Kurven hinunter zu seinem ultimativen Baufahrzeug. Das verfügte über einen schwenkbaren Kran, eine Seitenschaufel, eine Dampfwalze, eine Abrissbirne, zwei Minifahrzeuge und genug Platz für alle. Ryder wartete auf seinem Spezialquad bereits vor der Garage und gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum Berg. Als erstes fuhren sie zu Onkel Herbert, der völlig verstört vor dem stand, was einmal seine Blockhütte gewesen war. Oh nein, das gibt's doch nicht! Ja, ich weiß. Ich bin nur noch mal rausgegangen, um meinem Freund Bernie was zu futtern zu bringen. Und auf einmal, bäm! Rubble sprang aus seinem Baufahrzeug und sah sich den Schaden aus der Nähe an. Das ist sehr viel Arbeit, Onkel Herbert. Aber du weißt ja, die Helfer auf vier Pfoten kriegen alles wieder hin. Kommt her und packt alle mit an. Sofort stürmten die Fellfreunde auf Rubble zu und ergriffen seine Pfoten. Ich hab nicht mich gemeint, sondern die Trümmer. Also sprangen alle auf ihre Plätze zurück und Rubble startete den Motor. Marshall, schmeiß die Dampfwalze an und mach den Boden glatt. Wird sofort erledigt. Die Dampfwalze befand sich vorn an einem der Minifahrzeuge, hinter dessen Steuer Marshall hockte. Und Zuma, du bohrst Löcher für die Pfosten. Mach ich, auf geht's. Zuma saß in dem zweiten Minifahrzeug und das hatte vorne einen großen Bohrer. Die nächste Aufgabe bekam Chase. Die Wände richten wir mit deiner Seilwinde auf. Das ist ein Fall für Chase. Wuch, Seilwinde. Gemeinsam gelang es ihnen, die Wände nacheinander aufzurichten und schon bald stand die Blockhütte wieder. Ja, ihr seid wirklich blitzschnell. Rocky, du nimmst dein Werkzeug und machst alles fest. Wuch, Hammer. Sorgfältig hämmerte Rocky einen Nagel nach dem anderen in das Dach. Gut gemacht, Bauarbeiter! So stabil wie die Hütte jetzt ist, kriegt sie keiner mehr so schnell kaputt. Wenn wir nur wüssten, wer dafür verantwortlich war. Die Frage hätte Bürgermeister Besserwisser beantworten können. Kätzchen, was meint ihr? Aber der sauste immer noch den Berg hinunter. Wir müssen das Teleskophaus doch irgendwie... die Sternwarte doch irgendwie zum Stehen bringen. Doch als die gegen einen großen Stein prallte, hielt sie ganz von alleine an. Und schon haben wir es geschafft, Kätzchen. Na, da nichts wie raus hier. Das ging aber nicht. Was seht ihr mich so an? Denn die Tür wurde von dem Stein versperrt. Helft mir lieber, die Tür aufzukriegen. Nicht zu doll drücken. Passt auf meinen Anzug auf. Zu spät. Die Tür sprang auf, stieß dabei den Stein beiseite und die Sternwarte rollte wieder los. Onkel Herbert konnte den Blick immer noch nicht von seiner Blockhütte abwenden. Vielen Dank, Rubble. Du und deine Bauarbeitergruppe, ihr habt das wirklich ganz toll gemacht. Gern geschehen. Ja, das haben wir gern gemacht. Und jetzt, Freunde, müssen wir die Sternwarte finden. Hoppla, was ist das? Rocky fuhr seinen Greifer aus. Zeig mal her. Das ist der Türgriff von der Sternwarte. Aber wie kommt er denn hierher? Chase, such mit deiner Taschenlampe alles ab. Wuch! Taschenlampe. Aufmerksam schaute Chase sich um. Es muss was Großes gewesen sein, das die Hütte kaputt gemacht hat. Und hier ist es lang gefahren. Seht mal. Wenn wir rauskriegen, von wem die Spuren stammen, finden wir vielleicht auch die Sternwarte. Ja, da ist was dran. Also dann los. Ryder sprang auf sein Quad und die Paw Patrol auf das ultimative Baufahrzeug. Tschüss, Onkel Herbert. Viel Glück, Freunde. Dann rasten sie los. Immer den Spuren nach. Die Sternwarte rumpelte immer noch bergab. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Erreichte jetzt aber die Straße. Woher kommt das Geräusch? Vielleicht können wir mit dem Fernlicht was sehen. Und sie entdeckten wirklich etwas. Das ist ja unsere Sternwarte. Direkt vor ihnen. Wieso hat sie Räder? Und einen Turbomotor. Ist ja komisch. Sowas hatte ich alles nicht in meinem Bauplan. Los, Fellfreunde, wir müssen sie einholen. Doch die Straße war eng, schmal und steil. Hoppla, die Sternwarte rast wie wild durch die Gegend. Sky, sieh aus der Luft nach, wohin sie fährt. Ruff, Bauhubschrauber, ich hebe ab. Im Nu war Sky in der Luft. Oh oh, sie rast auf die Brücke zu. Die Sternwarte ist viel zu schwer für die Brücke. Wir müssen sie irgendwie vorher stoppen. Aber wie? Und womit? Ich weiß was. Alle Mann, gut festhalten. Geschickt lenkt der Rubble sein Baufahrzeug genau neben die Sternwarte. Marshall, halt deine Zementdüse bereit! Zementdüse! Und jetzt spritzt die Räder voll! Kaum hatte der Zement die Räder berührt, wurde er auch schon hart und da die Räder nun nicht mehr rollten, blieb die Sternwarte stehen. Tolle Idee, Rubble! Danke! Ich weiß nicht, wie lange das hält, aber wenigstens haben wir Zeit, um eine Umleitung zu bauen. Es geht los! Die Fellfreunde ahnten immer noch nicht, wer sich im Inneren der Sternwarte befand. Hey, wir haben angehalten! Ach, da bin ich aber froh! Sie erreichten nämlich jetzt die Brücke. Also, Fellfreunde, jetzt zeigen wir mal, wie schnell wir arbeiten können. Alles klar, was hast du vor? Wir bauen eine Kurve aus Leitplanken und leiten die Sternwarte damit um. Zuma, du bohrst ein paar Löcher in die Wiese. Schnell setzte Zuma den großen Bohrer in Gang und Rocky kümmerte sich um die Leitplanken. Ich setz die Pfosten ein. Schon steckte der Erste im Boden. Gut gemacht. Ich werde die Planken anbringen. Rocky, schraub sie zusammen. Schraubenschlüssel. Gemeinsam befestigten sie eine Leitplanke an der anderen. Beeilt euch! Der Zement bröckelt ab! Und das geschah schneller, als allen lieb war. Schon nahm die Sternwarte wieder Fahrt auf. Oh nein, nicht noch mal! Schnell, komm her und steig ein! Rubble hatte das Baufahrzeug gerade zur Seite gefahren, als die Sternwarte auch schon gegen die Leitplanken prallte und dadurch die Richtung wechselte. Es hat funktioniert. Sehr gut gemacht, Rubble. Danke, Ryder. Das haben wir zusammen gemacht. Doch das nächste Problem wartete schon. Auch das noch? Jetzt rast sie auf das Rathaus zu. Los, kommt mit. Bürgermeister Besserwisser hatte unterdessen eine Öffnung im Dach entdeckt. Seht ihr das, Kätzchen? Gleich neben dem Teleskop. Da kommen wir raus. Schon kletterte er an dem Teleskop hinauf, kam dabei aber aus Versehen an den Hebel, der es immer weiter ausfuhr. Erschrocken klammerte er sich fest, so gut es ging. Was? Als das Teleskop auch schon gegen den großen Limonadenbecher stieß, der auf dem Restaurantdach von Herrn Pfeffer stand. Rubble, der Limonadenbecher! Der Becher neigte sich zur Seite. Aber Rubble kam gerade noch rechtzeitig. Super aufgefangen! Schnell schob Rubble den Becher mit Hilfe der Baggerschaufel zurück an seinen Platz. Und nichts kaputt gegangen. Und los! Auch Bürgermeisterin Gutherz und ihr Huhn Henrietta waren mittlerweile wach und freuten sich auf den Kometen. Oh, Henrietta, jetzt ist es bald soweit. Ja, ich weiß. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, dass... Die Sternwarte! Aber wieso? Wie kam die zum Rathaus? Und wieso flog auf einmal die Huhnstatue gegen den Glockenturm? Frau Bürgermeisterin, Vorsicht! Rocky konnte die Statue mit dem Kran gerade noch auffangen, während die Glocke zu Boden fiel. Gut gemacht, Rocky! Die Statue kam wieder an ihren Platz. Die Statue von dem Huhn soll stillstehen und nicht rumflattern. Oh, vielen Dank, Rubble. Warte, Henrietta? Henrietta, wo bist du? Unter der Glocke. Jedenfalls klang es so. Wir machen das schon. Fertig, Rocky? Es geht los. Vorsichtig hoben sie die Glocke mit dem Kran hoch und das Huhn war wieder frei. Oh! Tada! Und jetzt schnappen wir uns die Sternwarte. Danke, Rubble, Ryder, Fellfreunde. Aber wer hat, wo, wieso? Keine Sorge, wir halten sie auf, bevor noch mehr Schaden angerichtet wird. Dank ihres Turbomotors war die Sternwarte mittlerweile ein ganzes Stück weit weg. Allerdings fuhr sie nicht bergauf. Mist! Sie rast auf den Bauernhof von Bauer Alfred zu. Wenn wir über die Weide fahren, können wir Bauer Alfred noch warnen. Macht eure Schutzhelme fest, es wird gleich ziemlich holprig. Im Stall des Bauernhofes von Bäuerin Yumi und Bauer Alfred brannte noch Licht. Yumi, es ist soweit, wir haben Nachwuchs bekommen. Oh, ich kann's kaum erwarten, die rosa Ferkelchen zu sehen. Und es waren gleich 3 Stück. Oh, die sind ja zuckersüß. Ich könnte ihnen die ganze Nacht beim Spielen zusehen. Aber wir wollen ja den Kometen beobachten. Ja, ich glaube, wir müssen langsam mal zu Jake, wenn wir einen Blick durch das Teleskop erhaschen wollen. Leise verließen sie den Stall, als auch die Paw Patrol vor ihnen bremste. Bauer Alfred, Bäuerin Yumi! Ryder, ist irgendwas passiert? Wir wollten uns gerade auf den Weg zur Sternwarte machen, um den Kometen zu sehen. Also ehrlich gesagt ist die Sternwarte auf dem Weg hierher. Sie rast auf die Scheune zu. Und zwar sehr schnell. Wir müssen so schnell wir können alle hier weg. Die Tiere im Stall auch. Das geht nicht. Wir haben neugeborene Ferkelchen. Oh, ich liebe kleine Ferkelchen. Sie dürfen nicht transportiert werden. Wenn wir sie nicht wegbringen können, müssen wir eine Schutzvorrichtung bauen. Aber Ryder, ich habe keine Planken mehr. Ich kann diesmal keine Kurve bauen. Doch Rockys Blick fiel auf einen Schuppen, der ziemlich kaputt aussah. Bauer Alfred, finden wir in dem alten Schuppen noch irgendwas Brauchbares? Leider nicht. Eigentlich hatte ich vor, den klapprigen Schuppen abzureißen. Die Sternwarte kam jetzt näher und näher. Das ist Bürgermeister Besserwisser. Und seine Kätzchen. Ich weiß was, das Schuppendach wäre eine perfekte Rampe. Wir müssen nur den Schuppen darunter loswerden. Das machen wir. Entschlossen lenkte Rubble sein Baufahrzeug zu dem Schuppen hinüber. Passt auf, dass mir keiner in den Weg läuft. Es ist jetzt Zeit für einen riesigen Abriss. Dann schwenkte er den Kran mit der Abrissbirne und traf den Schuppen so geschickt, dass dieser kaputt ging, das Dach jedoch heil blieb. Rubble, sie ist gleich da. Rubble hatte das gebogene Dach gerade mit der Baggerschaufel genau vor den Stall geschoben, als die Sternwarte auch schon darauf zurollte. Sie hat abgehoben. Die Sternwarte flog durch die Luft, über das Dach mit dem Wetterhahn, streifte ihn, kam auf der anderen Seite wieder auf und verlor dabei den Turbomotor. Kätzchen, wir sind stehen geblieben, wir fahren nicht mehr. Wir sind frei. Bürgermeister Besserwisser war wirklich sehr erleichtert. Und ihm war sehr schwindelig. Unsere Sternwarte ist gerettet. Wir bringen sie zurück und dann beobachten wir den Kometen. Die Sterne standen hoch am Himmel, als die Paw Patrol die Sternwarte zurück auf den Berg brachte, wo sich bereits alle versammelt hatten. Dann richteten sie zusammen das Teleskop aus. Ryder, der Komet fliegt jeden Augenblick vorbei. Er kommt! Alle auf den Bildschirm sehen! Ein leuchtender Stern mit einem glühenden Schweif tauchte vor ihnen auf. Das ist der Komet! Wow. Viel zu schnell war alles wieder vorbei. Auf jeden Fall war das die merkwürdigste und aufregendste Nacht, die die Abenteuerbucht je erlebt hat. Vielen Dank euch. Haben wir gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Aber eine Frage war noch offen. Wir haben den Kometen zusammen gesehen. Wer gibt ihm einen Namen? Also ich finde, nach der heutigen Nacht hat Rubble, unser Baumeister, es verdient. Wirklich? Ich? Ja, du hattest ganz tolle Ideen, Rubble. Du hast das alles super gemacht. Oh, ohne meine Freunde hätte ich das nicht geschafft. Ich hab's. Ich weiß, wie wir ihn nennen. Der kosmische Baugruppenkomet. Wow. Super Idee. Ein toller Name. Ja. Ich muss zugeben, das ist wirklich ein passender Name. Das fanden Ryder und die Fellfreunde auch. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.